Erster ihr reichen Leute, weint. Bald habt ihr großes Leid. Zweiter euer Reichtum ist schlecht. Eure Kleider sind kaputt. Dritter euer Gold ist rostig. Der Rost zeigt, dass ihr Fehler gemacht habt. Ihr habt zu viel für euch gesammelt. Vierter die Arbeiter haben für euch gearbeitet. Ihr habt ihnen nicht genug Lohn gegeben. Das schreit zu Gott. Fünfter ihr habt gut gelebt und gefeiert. Aber das war nicht gut. Sechster ihr habt gute Menschen schlecht behandelt und getötet. Sie haben sich nicht gewehrt. Siebter Brüder und Schwestern, wartet geduldig auf den Herrn. Ein Bauer wartet auch auf die Ernte. Achter habt auch Geduld. Seid stark im Herzen. Der Herr kommt bald. Neunter streitet nicht untereinander. Sonst werdet ihr bestraft. Der Richter ist schon da. Zehnter denkt an die Propheten. Sie haben für Gott gesprochen und viel Leid ertragen. Elfter wir sagen, wer durchhält, ist glücklich. Hiob hat viel durchgehalten. Gott hat ihm geholfen. Gott ist gut und hilft gern. Zwölfter Brüder und Schwestern, schwört nicht. Schwört nicht beim Himmel oder bei der Erde. Dreizehnter sagt einfach ja oder nein. Sonst werdet ihr bestraft. Vierzehnter ist jemand traurig? Dann soll er beten. Ist jemand fröhlich? Dann soll er singen. Fünfzehnter ist jemand krank? Dann soll er die Ältesten der Gemeinde rufen. Sie sollen für ihn beten und ihn mit Öl salben. Sechzehnter wenn ihr glaubt und betet, wird der Kranke gesund. Der Herr hilft ihm. Und Gott vergibt ihm seine Fehler. Siebzehnter sagt einander eure Fehler. Betet füreinander. Dann werdet ihr gesund. Ein guter Mensch kann mit seinem Gebet viel erreichen. Achtzehnter Elia war ein Mensch wie wir. Er bat Gott, dass es nicht regnet. Und es regnete 3,5 Jahre nicht. Neunzehnter dann betete Elia wieder. Und es regnete. Und die Erde gab wieder Früchte. Zwanzigster Brüder und Schwestern, wenn jemand nicht mehr richtig glaubt und jemand hilft ihm zurück, dann rettet er ihn vor dem Tod. Und Gott vergisst viele Fehler.